Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte den Fischereibetrieb 27. Mai und den Fischereibetrieb 8. Januar der koreanischen Volksarmee, die beispiellos großen Erfolge beim Fischfang erzielen. Ihn begleiteten der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und der Generaloberst der Landstreitkräfte So Hong-chan, erster Stellvertreter des Ministers für Volksstreitkräfte. Kim Jong-un machte zuerst einen Rundgang durch den Fischereibetrieb 27. Mai, der als Vorbild und Muster der Fischereibetriebe der TVIAK herrlich errichtet wurde. Er sagte, nachdem er die Nachricht davon erfahren habe, dass der Fischereibetrieb 27. Mai der koreanischen Volksarmee herrlich errichtet worden sei und in den letzten Tagen tausende Tonnen Sandbandfisch gefangen habe, sei er sofort hergekommen, um die Bevölkerung des ganzen Landes über den großen Fischfang zu informieren. Vom Schiff aus gesehen hätten der Fischereibetrieb und die kulturell eingerichteten Wohnhäuser malerisch schön ausgesehen. Im Ostmeergebiet sei ein herrliches Fischerdorf entstanden. So brachte er seine große Zufriedenheit damit zum Ausdruck. Weiter bemerkte er, die baubeteiligten Armeeangehörigen hätten alle Objekte ausgezeichnet errichtet, damit diese auch nach vielen Jahren an Geltung nicht verlieren können. In einem Jahr habe dieses Gebiet ein völlig neues Aussehen angenommen. Die Volksarmee stoffe das Meer zu und verlege den Berg, wenn sich die Partei dazu entschließe. Er sei vom Kampfgeist und Stil der Volksarmee für hartnäckige Durchsetzung zutiefst gerührt. Man solle dafür sorgen, dass die Heldentaten der Armeeangehörigen beim Bau des Fischereibetriebes 27. Mai der koreanischen Volksarmee in die Geschichte des Aufbaus des starken und gedeihenden Vaterlandes eingehen und für alle Generationen überliefert werden. So brachte er ihnen großes Vertrauen entgegen und stattete ihnen den Dank des obersten Befehlshabers ab. Als er das schwimmende Anschauungsmittel mitten im Meer sah, meinte er, daran sei es gut zu erkennen, wie die Volksarmee, die Parteipolitik, dass man durch die Mobilisierung der Geisteskraft der Menschen alles schaffen könne, konsequent durchsetze. Allein in diesem Jahr habe die Volksarmee an der Front für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete und überall im ganzen Land wirklich große Taten geleistet, was der unaufhörlichen, intensiven und treffenden parteipolitischen Arbeit in der Volksarmee, der den realen Verhältnissen entspreche, zu verdanken sei. Kim Jong-un besichtigte die integrierte Steuerungszentrale, die Kühl- und Verarbeitungsanlage und die Konservenverarbeitungsanlage. Er sprach voller Freude, man habe sich das Ziel gesetzt, im Einklang mit den Forderungen des Zeitalters der Wissensökonomie die Produktion und die Geschäftstätigkeit wie die Suche nach Fischgründen und Fischfang zu komputerisieren und zu verwissenschaftlichen und durch die Einführung von Hightech das System für Wettervorhersage, das Seeleitungssystem, das Leitungssystem für Fischverarbeitung, das Überwachungssystem für Anlagen und Strom, das Leitungssystem für Schiffsreparatur und die weiteren perfekt geschaffen. Der Fischereibetrieb verfüge auch über die ausgezeichneten modernen Ultraschnellgefrier- und Kühlanlagen mit tausende Tonnen Kapazität. Im Betrieb seien alle Verarbeitungsprozesse wie Abspülung, Sortierung, Versorgung bestimmter Quantität und automatisches Wiegen von Fischen, Wasserinjektion, Schnellgefrieren und Tauen automatisiert, robotisiert und mit Fließstraßen ausgestattet. Es sei wunderbar, dass ein Roboter die Gefrierfische umlade. Es sei ein festes Unterpfand dafür geschaffen worden, bei Sparung von Arbeitskräften die Hygiene zu sichern und die Armeeangehörigen und die Bevölkerung in allen Jahreszeiten mit frischen Fischen zu versorgen. Im Fischfangschiff schaute Kim Jong-un mit einem hellen Lächeln beim Aufschäffen der gefangenen Fische und ihren Ausladen im Freien zu, blickte auf die Fischhaufen in den Kühllagern und informierte sich dabei über den Fischfang. Die Häfen am Ostmeer, so Kim Jong-un, riechen nach Fisch. Wenn er daran denke, dass sich die Eltern, deren Kinder in der Armee dienen, darüber sehr freuen würden, empfinde er große Genugtuung. Er sei täglich darüber informiert worden, dass die Fischereibetriebe der Volksarmee viele Fische fangen, was ihm große Freude bereitet habe. als er bei seiner jüngsten Inspektion der Inselverteidigungstruppen, die im Ostmeer Gefangenenfische auf den Esstischen gesehen habe, habe er sich darüber sehr gefreut. Er machte einen Rundgang durch das Kulturhaus und das Viertel mit mehrstöckigen Wohnhäusern für die Fischer und sagte dabei lobend, dass die Armeeangehörigen gemäß dem Vorhaben der Partei die Bauarbeit gut geleistet hätten. Er äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre, Fischer und Belegschaft des Fischereibetriebes 27. Mai der koreanischen Volksarmee ohne Selbstzufriedenheit mit erzieltem Erfolg, mit größeren Erfolgen beim Fischfang, das Vorhaben der Partei unterstützen werden und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Danach suchte Kim Jong-un den Fischereibetrieb 8. Januar der koreanischen Volksarmee auf. Er besichtigte mehrere Orte des Betriebes, wie den Ausladeplatz, wo die Fische in großen Mengen ausgeladen werden, und machte sich dabei mit dem Sachverhalt des Fischfangs gründlich vertraut. Dabei sagte er voller Stolz, in den Lagern seien die Fische in Haufen, die bis zum September des nächsten Jahres an die Konsumenten geliefert werden. Er sei in bester Stimmung und fühle sich von der Ermüdung erholt. Die Gründung dieses Fischereibetriebes habe sich gelohnt. Gemäß seinem Willen, die Waisenkinder und die Alten der alten Heime jeden Tag mit Fischen zu versorgen, hätten die Funktionäre und Fischer des Fischereibetriebes 8. Januar der koreanischen Volksarmee wirklich große Anstrengungen für den Fischfang unternommen. Dann schätzte er die Großtat von ihnen hoch, die trotz der wilden Meereswellen den Fischfangplan dieses Jahres vorfristig erfüllten. Er betonte, dass die Partei das größte Gewicht auf den Fischereibetrieb 8. Januar der koreanischen Volksarmee lege. Er gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Funktionäre und die Belegschaft des Fischereibetriebes mit dem Gefühl der leiblichen Eltern von Waisenkindern und der leiblichen Kinder der Alten der Altenheime mehr Fische in die Kleinst- und Kleinkinderheime, Grund- und Mittelschulen der Waisen- und Altenheime des ganzen Landes schicken werden und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren. Er unterstrich hier lächelnd, der Fischereibetrieb 27. Mai und der Fischereibetrieb 8. Januar der koreanischen Volksarmee seien voll von Fischgeruch und sozialistischem Meeresduft. Er fühle sich sorgenfrei. Es sei wirklich eine herrliche und einmalige Landschaft. Die Mitarbeiter und Fischer des Fischereiwesens der Volksarmee hätten es durch den bewundernswerten erfolgreichen Fischfang bestätigt, dass die Parteipolitik gleich die Wissenschaft und den Sieg bedeute, die Autorität der Partei und das Vertrauen der Bevölkerung zur Partei verteidigt. Während sich die zivilen Fischereibetriebe mit kleinen Erfolgen zufrieden geben, hätten die Funktionäre und Fischer des Fischereiwesens der Volksarmee unvergleichlich große Menge Fische gefangen, die die der zivilen Fischereibetriebe kaum wagen können. Es sei darauf zurückzuführen, dass sie den Appell der Partei dazu, die Geschichte des Goldenen Meeres zu schaffen, von ganzem Herzen angenommen und bei der praktischen Unterstützung der Ideologie und des Vorhabens der Partei den außergewöhnlichen Willen und den Geist der hartnäckigen Durchsetzung im hohen Maße an den Tag gelegt hätten. Danach stellte Kim Jong-un dem Fischereiwesen die programmatischen Aufgaben. Er wies darauf hin, den Fischfang zu verwissenschaftlichen, damit man in allen Jahreszeiten viele Fische fangen kann, die Produktion und die Geschäftstätigkeit auf einem hohen Niveau zu verwissenschaftlichen, zu modernisieren und zu komputerisieren, die fortschrittlichen Fischfangmethoden aktiv einzuführen, die Fischfangmenge pro Fahrt und Fischzug zu vergrößern in allen Jahreszeiten und zwar mehr als 300 Tage pro Jahr, die Fischfangschiffe abfahren zu lassen, sich die ausgezeichneten ultraschnell Gefrier- und Kühlanlagen zu beschaffen, große Aufmerksamkeit auf das Leben der Fischer zu richten und den sozialistischen Wettbewerb zwischen den Fischereibetrieben und den Fischfangschiffen aktiv zu veranstalten. Zum Schluss appellierte er dazu, den von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweis, sowohl an den Küsten als auch auf der Hochsee und sowohl bei Abfahrt als auch bei Rückkehr, die Fische zu fangen, konsequent durchzusetzen und mehr Fische an die Armeeangehörigen und die Bevölkerung zu liefern.